Herz der Verbannten. Ich komme wie ein Ossi in seinen Verband. Hin oder her, wenn ich den Club betritt, wird jede sterbliche Hure feucht in ihren Schritt. Schliff oder schnapp, wenn ich mir den Hals von der Nutte schnapp, wird's knapp und mein Penis hart. Das Blut fließt runter wie Wasser, wenn ein hinab. Was du neben mir auf sind deine Beine ab. Stichzack, mal schauen, was der Strich sagt. Von oben schau ich auf die Nutten herab und gleich sind ihre Beine ab.